Dann veröffentlichen morgen früh sämtliche Parteiblätter deinen Ausschluss aus der Partei. Dann sorgen wir dafür, dass die Sache mit dem Geheimbefehl weiterverfolgt wird. Dann wird von der Regierung ein Disziplinarverfahren gegen dich eingeleitet. Dann bist du völlig erledigt. Dann kriegst du überhaupt im Leben keine Arbeit mehr, die sich lohnt. Aber so bleibt mir doch auch keine Arbeit. Ich bin ja nutzlos. Was soll ich denn noch? Ich habe den Auftrag, dir sofort nach Unterzeichnung deines Abschiedsgesuchs deine Berufung zum Bürgermeister von Breda zu überreichen. Was ist denn das? Breda? Nie gehört. Stadt im Ruhrgebiet. 21.000 Einwohner. Fast nur Hütten- und Zechenarbeiter. Das Stadtparlament ist SPD und KPD und ein paar vom Zentrum, die keine Rolle spielen. Da hast du Arbeit über Arbeit. Bisher ist nichts geschehen. Gib her. Ich unterschreibe. Und schreib noch den Umschlag. Den Brief besorge ich selbst, damit du es nicht vergisst. Morgen oder übermorgen bringst du Parteiblätter. Wir stehen natürlich hinter dir. Am nächsten Tagen bekommst du auch einen Fackelzug von der Partei. Zum Abschied. Es wird alles seine Ordnung haben. Na ja, schön. Schön. Und jetzt wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr euch drücken wolltet. Für heute Abend habe ich euch lange genug gesehen. Guten Abend, Genosse Gareis. Ach, Scheiß. Als sie gegangen sind, bleibt Gareis reglos in seinem Stuhl sitzen. Er denkt nach. Er sieht die Stadt vor sich, in die er 6 Jahre Arbeit gesteckt hat. Die Häuser, die er hat bauen lassen. Den Schlafsaal sieht er im Säuglingsheim, mit den 60 Kindern, die dort liegen, in ihren Strampelsäcken, und hört im Geiste wieder das, worüber er lange Zeit nicht hinwegkam, nachdem er mit dem Arzt an den Betten vorbeigegangen war. Ist doch alles unproduktive Arbeit, Bürgermeister. Das Minderwertigste von minderwertigem Material. Kinder von Säufern, Krüppeln, schwachsinnige Kinder. In Sparta hätte man sie alle totgeschlagen. Alles unproduktive Arbeit, Bürgermeister. Er weiß, wenn er hier fortgeht, wird er nie wieder so arbeiten können. Wo er auch anfängt, sein Jugendwerk hat er hinter sich, seine Illusionen hat er hinter sich. Der Elan ist vorbei. Er fühlt sich auf einmal alt und verbraucht. Werden Sie darauf hingewiesen, dass nach Möglichkeit von etwaigem Gebrauch der Schusswaffen das hiesige Kommando in Kenntnis zu setzen ist? Geheimbefehl. Eine Binse als Geheimbefehl und ich Affe habe vor denen gestanden. Klein gemacht haben sie mich. Verlegen gewesen wie eine Jungfer, der einen in den Busen glotzt. Oh, Gareis. Du bist zum Kotzen. Er zerknüllt das Papier und stopft es in die Hosentasche. Er wird nicht mehr nachforschen über rätselhaftes Verschwinden und Auftauchen. Auch das hat sich erledigt. Er tritt zum Kleiderhaken und hakt seinen Mantel ab. Es hat aufgehört zu regnen. Der böige Wind ist eingeschlafen. Kreisstadt Stolpe hat der kleine Zirkus Monte wieder einen großen Bogen gemacht. Dort gastiert traditionell die Konkurrenz mit 2 Elefanten. Elefanten sind für Monte ein ewiger, unerfüllbarer Traum. Jeden Tag einen Zentner Heu und dazu Brot und was Frisches. Am billigsten ist für Monte, die Riesenschlange durchzubringen. mit einer lebendigen, fetten Ratte oder einem Kaninchen. Man muss sich halt so durchschlagen.